Kommt, Kollegen, wir gehen in das Restaurant da drüben. Vielleicht hat dort jemand etwas beobachtet, was uns weiterhilft. Einverstanden, Just.